sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Unsere Sendung, den linken Medienspiegel im April, beginnen wir mit einem Bericht aus Rojava. Dann schauen wir, was für eine Ausweitung der Abschiebepraxis die Bundesregierung plant, wie die Kriegsführung im 21. Jahrhundert aussehen soll, weshalb Europas Wirtschaft abstürzt. Und dann wenden wir uns der Energiepolitik zu mit einer schlechten Nachricht zuerst, und zwar das Bundeskabinett am 1.4. einen Beschluss für ein Pro-Fracking-Recht auf den Weg gebracht hat. Ehe wir zu einer guten Nachricht kommen, die leider etwas weiter weg entstanden, gemacht wurde, und zwar, dass Costa Rica sich mit 100% Ökostrom seit Jahresbeginn versorgt hat. Unsere Sendung beginnen wir mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster. Die hat in ihrer April-Ausgabe in der 398. Nummer einen Bericht über Rojava, und dieser heißt: Der Versuch, unter schwierigsten Bedingungen Leben neu zu organisieren. Ein Bericht aus Cezir, Nordsyrien. Und geschrieben hat diesen Bericht Dr. Michael Wilk, Notarzt und Psychotherapeut. Und er reiste im Dezember 2014 nach Cezir, um dort die medizinische Situation zu recherchieren, und hat einen Kurzbericht darüber eben in der Graswurzel veröffentlicht. Sierra Canir, eine Stadt mit 30.000 EinwohnerInnen, mit Umland ca. 70.000, davon geschätzt 16.200 Flüchtlingen. Das Krankenhaus war im Verlauf des syrischen Bürgerkriegs von der dschihadistisch-salafistischen Nusra-Front besetzt worden und wurde deshalb von der syrischen Regierung bombardiert, bis es 2013 von Einheiten der kurdischen Volksverteidigungseinheiten und der kurdischen Frauenverbände befreit wurde. Im weniger beschädigten Seitenbau des zum Teil erheblich zerstörten ehemaligen staatlichen Krankenhauses arbeitet seit ca. 2 Jahren ohne Unterbrechung, ohne Urlaub, Kollege Xalet, ein Abdominalchirurg, der jedoch auch alle anderen Notfälle und Erkrankungen behandelt, darunter viele erkrankte Kinder. Die Versorgung der verletzten KämpferInnen der nahegelegenen Front beschränkt sich auf das Mögliche, im Wesentlichen auf eine Stabilisierung, da das Krankenhaus weder materiell noch personell auf zum Beispiel die Versorgung von Knochenverletzungen eingerichtet ist. Diese werden nach Qamislo, der mit ca. 700.000 EinwohnerInnen größten Stadt im Kanton Cezir, oder auch nach Derik weiterverlegt. Das Krankenhaus in Sierra Canir verfügt über kein funktionierendes Röntgen. Es existiert gerade mal ein Sonogerät. Es fehlt an vielem, nicht zuletzt an einer Ablösung für den Kollegen, sowie an einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin. Für uns Mitteleuropäer seltene Erkrankungen, wie zum Beispiel Leishmaniose, kommen häufig vor. Die hier arbeitenden Kolleginnen sind echte Allrounder und MeisterInnen der Improvisation. Cezir, der östlichste, größte Kanton der westkurdischen Region Rojava, wird im Norden über ca. 250 Kilometer Länge durch die Türkei begrenzt. Im Osten schließt sich die autonome kurdische Region des Nordirak an. Zum Süden hin liegt die Front zum IS, je nach Verlauf ca. 30 bis 50 Kilometer entfernt. Der heiß umkämpfte nächste Kanton Kobane liegt weiter westlich, weitere 150 Kilometer entfernt. Der überall herrschende Mangel an speziellen Gütern und Ersatzteilen wirkt sich im Gesundheitsbereich besonders katastrophal aus. Durch das weitgehende Embargo der Türkei, die die Grenze mit meterhohen NATO-drahtverhauenen Wachtürmen, Soldaten und Panzern schwer bewacht, kommen nur gelegentlich Waren und Hilfsgüter in die Region. Medikamentenlieferungen und Sachspenden wie Rettungswagen, an denen ein absoluter Mangel besteht, hängen oft tagelang an der Grenze fest. Während der Waren- und Personalverkehr in das Gebiet des IS offen ist, wird die politische und militärische Autonomiebestrebung im Norden Syriens wegen deren Nähe zur PKK sabotiert und bekämpft. Die Einfuhr von Gütern findet im Wesentlichen über eine Pontonbrücke über den Tigris statt, der die Grenze zum Nordirak darstellt. Auch dort kurdisches Gebiet und doch deutlich unterschiedlich in der politisch-sozialen Erscheinungsform. Präsident Barzani und die Armee der Peschmerga gelten dem Westen immerhin als Bündnispartner, deren Berechenbarkeit auch die Lieferung von Waffen ermöglicht. Davon kann bei den kurdischen Volksverteidigungseinheiten und den Frauenverbänden der Region Rojava keine Rede sein. Zwar hatte die gemeinsam im Sommer 2014 mit der PKK durchgeführte Befreiungsaktion von Jezidi ebenso wie der erbittert geführte Kampf um Kobane klargemacht, wer in der Region in der Lage ist, dem IS und seinem Wüten Grenzen zu setzen. Aber abgesehen von den Lufteinsätzen der USA und ihrer Verbündeten im Kampf um Kobane, die den nicht zuletzt hohen Symbolwert Kobanes in der Auseinandersetzung gegen den IS erkannten und deshalb die eingeschlossenen KämpferInnen unterstützten, hat sich nicht viel getan. So hat sich durch die Berichterstattung, vor allem über die Befreiungsaktion der Jezidi, das Bild in der Öffentlichkeit etwas gewandelt. Aber ungebrochen gilt zum Beispiel von Seiten des deutschen Staates das PKK-Verbot. Zu sehr überwiegt die Bündnistreue zum NATO-Mitglied Türkei, das den Konflikt mit den um mehr Autonomie ringenden kurdischen Menschen mit radikaler Härte verfolgt. Zu dieser Strategie zählt nicht nur die Verfolgung von Kurdinnen und Kurden in der Türkei, die Bombardierung von Stellungen der PKK, sondern eben auch die Abriegelung der Grenze zum nördlichen Syrien im Bereich der Kantone Efrin, Kobane und Cizre. Die Situation des Embargos und der seit über 4 Jahren wütende Krieg sind die Rahmenbedingungen, in denen sich die Verantwortlichen des Gesundheitssystems um eine Versorgung der Bevölkerung bemühen, zusätzlich belastet durch die tägliche von der Front eintreffenden, zum Teil schwer verwundeten KämpferInnen. Die syrische Regierung ist hierbei weitgehend außen vor. Fast völlig entmachtet unterstehen ihr noch das Regierungskrankenhaus in Qamishlo, der größten Stadt der Region, in der der syrische Staat noch einen schmalen Streifen, den Flugplatz, die Hauptpost und eben das Krankenhaus unter seiner Kontrolle hat. In Derik, einer Stadt mit etwa 50.000 EinwohnerInnen, besteht die kuriose Situation, dass die dort arbeitenden Ärzte und Medizinerinnen noch von Damaskus ein geringes Salär beziehen, jedoch der regionalen Autonomieverwaltung unterstehen, hinter der die DSV, die Demokratische Selbstverwaltung bzw. die TEFDEM, die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft stehen. Es sind unter anderem die Strukturen der DSV, die durch das Ziel einer paritätischen Besetzung Männer, Frauen, als auch durch die erklärte Offenheit gegenüber Menschen verschiedener Ethnien, Religionen und Gender einen deutlich emanzipativen Gegensatz gegenüber der zuvor bestehenden patriarchalen und zentralstaatlichen Herrschaftsstruktur darstellen. Mit ihren Zielen steht sie auch diametral einem autoritären, menschenverachteten Exzess des IS-Kalifats gegenüber, was die militärische Auseinandersetzung eben nicht nur zu einem der üblichen Kämpfe um ethnische oder religiöse Einflusszonen macht, sondern zur Verteidigung von Menschen und einem gesellschaftlichen Experiment, in dem es um die Schaffung neuer emanzipativer Strukturen geht. Auch wenn es dabei einen für unsere Gemüter unerträglichen Personenkult um die Figur Öcalan gibt und ebenso schwer auszuhaltende mediale Heldinnen Verehrung im kurdischen TV, sind es doch die Ansätze einer strukturellen Veränderung, die eben im Vergleich zu zuvor und im Vergleich zur politischen Realität in den sie umgebenden Ländern einen emanzipativen Charakter ausmachen. Der Versuch einer Neuorganisierung findet mitten im Krieg statt, in einer Situation äußerer Bedrohung und eines eklatanten Mangels an Ressourcen. Es gilt mehr als 2,5 Millionen Menschen, darunter tausende Geflüchtete, die mit kaum mehr als ihrem Leben in die Region kamen, mit dem Nötigsten zu versorgen. Der kurdische Rote Halbmond, Heywar Sura Kurd, versucht sein Bestes, um die desaströse Situation in den Griff zu bekommen. Beispielhaft ist die Einrichtung einer Kette von Ambulanzen und Apotheken in den größeren Ortschaften, die versuchen, Bedürftige mit den nötigen Medikamenten und auch mit einer medizinischen Grundzuwendung zu versorgen. Die Bedürftigkeit wird durch örtliche Komitees festgestellt, die nach der Einkommenslage entscheiden, wer bedürftig ist und wer nicht. Religion, Geschlecht und ethnische Herkunft spielen dabei keine Rolle. Die Beobachtung einer solchen Apotheke zeigt eindrucksvolle Szenen. Kurden, Araber, Männer und Frauen stehen an den Ausgabestellen für die raren Medikamente, zeigen ihre Rezepte, die zumeist ihre Dauermedikamentierung bescheinigen, während auf der anderen Seite Helferinnen und Helfer des kurdischen Roten Halbmonds die Listen mit ihren Unterlagen abgleichen. Medikamente, Windeln und Kindernahrung werden, sofern vorhanden, an diejenigen weitergegeben, die ihre bedürfen. Diejenigen, die hier anstehen, sind die, die darauf angewiesen sind, denen das Geld oder andere Voraussetzungen zur Flucht fehlen. Die Einrichtungen von Ambulanzen und Apotheken, der Transport von Kranken wie auch verletzten KämpferInnen von der meist nur ca. 35 Kilometer entfernten Front wird ebenso wie die Unterstützung von tausenden Flüchtlingen, von denen ca. 5000 im Lager bei Derik überleben, unter hohem persönlichen Einsatz, zumeist ohne finanzielle Entschädigung geleistet. Die Regionalverwaltung von Cesire bemüht sich unterdessen um die Instandsetzung und Neuerrichtung von Krankenhäusern. Dies in einer Situation, in der es an buchstäblich allem fehlt. Geräte, Personal, Medikamente und elektrische Energie. Die ganze Region ist auf den Einsatz örtlicher Generatoren angewiesen, da das Stromnetz und die Kraftwerke zerstört sind. Die Herausforderungen im Gesundheitsbereich beinhalten nicht nur die Versorgung der akut und chronisch Kranken, sondern auch die Behandlung vieler schwer verletzter KämpferInnen, die das Gebiet gegen den IS verteidigen. Die Verletzungsmuster sind die kriegstypischen, die sich zum großen Teil verheerend auswirken und die vor allem junge Frauen und Männer traumatisieren. Zerschossene Extremitäten, schwer verletzte innere Organe und Querschnittslähmungen durch Projektile und Granatsplitter. Eine Nachbehandlung der Operierten findet mehr schlecht als recht statt. Auch hier fehlt es an Ressourcen. Eine psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeit für psychisch traumatisierte Menschen fehlt völlig. Rojava in dieser Zeit bedeutet, Leben unter schwierigsten Bedingungen zu organisieren. Dies in allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Situation eines Embargos und unter einer extremen Versorgungslage, unter Kriegsbedingungen. Der Versuch, all dies unter dem Versuch einer neuen gesellschaftlichen Organisierung zu leisten, verdient nicht nur Respekt, sondern bedarf konkreter solidarischer Unterstützung. Rojava und der Graswurzelrevolution aus Münster kommen wir zur Analyse und Kritik aus Hamburg und in ihrer Ausgabe, ihrer aktuellen Ausgabe vom 17. März gibt es einen Artikel, der von der Initiative gegen Abschiebehaft Berlin geschrieben wurde und dieser heißt Ausweitung der Abschiebepraxis. Die Bundesregierung plant eine massive Verschärfung des Asylrechts. Anfang Dezember 2014 verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung. Die Bundesregierung wolle damit die Rechtsstellung jener stärken, die auch ohne einen rechtsmäßigen Aufenthalt anerkennenswerte Integrationsleistungen erbracht haben oder die schutzbedürftig sind, heißt es in dem Entwurf. Präsentiert als großzügige Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete, droht mit diesem Gesetz jedoch die umfassendste Verschärfung des Asyl- und Aufenthaltsrechts seit Anfang der 1990er Jahre. Die Brisanz des komplizierten Paragraphenwerks liegt dabei im Detail. Von der Bleiberechtsregelung bleibt nämlich letztlich nicht viel übrig. Zwar wird sie einer kleinen Gruppe von gut integrierten, das heißt sich selbst finanzierenden Geduldeten zugutekommen. nach jahrelangem Arbeitsverbot, Residenzpflicht sowie anderen diskriminierenden Regelungen, die jenen Menschen bislang die gesellschaftliche Teilhabe versagten, fehlen einem Großteil der langjährigen Geduldeten jedoch grundlegende Voraussetzungen, um überhaupt diese Regelungen in Anspruch nehmen zu können. Um in Zukunft schneller abschieben zu können, sollen die Rechtsgrundlagen flexibler an die Bedürfnisse der Abschiebebehörden angepasst werden. Der Gesetzesentwurf konkretisiert zum einen die Haftgründe zur Anwendung von Abschiebehaft. Dies ist zwar eine Reaktion auf die seit Jahren in der Kritik stehende schwammige Formulierung, Abschiebehaft könne angewendet werden, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Ausländer sich der Abschiebung entziehen will. Dieser bislang zur Willkür einladenden Bestimmung wird jedoch im neuen Gesetz keine Grenze gesetzt. Vielmehr werden die Haftgründe ins Unermessliche erweitert. Dass ein Mensch bei der unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat, das heißt Beträge ab 3000 Euro, soll künftig unter anderem als Indiz dafür gelten, dass er sich der Abschiebung entziehen werde und daher in Haft zu nehmen sei. Zudem steht zu befürchten, dass auf Grundlage des neuen Gesetzes faktisch alle Dublin-Geflüchteten systematisch in Abschiebehaft genommen werden. Zum anderen sieht der Gesetzesentwurf die Einführung neuer Praktiken der Identitätsfeststellung und Passbeschaffung vor, die weit über die bisher legalen Mittel hinausgehen. So sollen die Behörden das Recht erhalten, für die Feststellung von Identität und Fluchtweg der Betroffenen deren private Datenträger, beispielsweise die Handys, auszuwerten und Informationen von Telekommunikationsdiensten einzuholen. Auch die Ingewahrsamnahme von Asylsuchenden soll rechtlich erleichtert werden. Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen künftig einem Großteil jener Personen drohen, deren Asylanträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden sind. Die Intention der Bundesregierung wird deutlich. Die vermeintliche Bleiberechtsregelung ist nur schnödes Feigenblatt für ein umfassendes Gesetz zur Aufenthaltsbeendigung und Aufenthaltsverhinderung. Diese steht in fataler Wechselwirkung mit weiteren jüngsten Gesetzesverschärfungen. Nach der gesetzlichen Erklärung von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten im September 2014 werden die Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern in der Regel ohne Einzelfallprüfung als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Nach der Ablehnung soll nun mit dem neuen Gesetz automatisch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den ganzen Schengen-Raum verhängt werden. Dieses wiederum steht der Erteilung eines Aufenthaltsrechts auch bei gesetzlichem Anspruch entgegen. Dadurch droht der Sprung von der Duldung zum Aufenthaltsrecht der neuen Bleiberechtsregelung zum Trotz in Zukunft sogar noch erschwert zu werden. Geduldete wiederum haben keinen Zugang zu Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern, sondern lediglich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dieses rassistische Sondergesetz aus der Zeit des Asylkompromisses des Jahres 1993 wurde vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2012 für verfassungswidrig erklärt. Das führte aber nicht zu dessen Abschaffung, sondern lediglich zu einer Gesetzesnovelle im November 2014. An der gefährlichen Minimalgesundheitsversorgung, den zwangweisen 1-Euro-Jobs und Sanktionsmöglichkeiten gegen Personen, die nicht genügend an ihrer eigenen Abschiebung mitarbeiten, wurde darin weiterhin festgehalten. Insgesamt droht mit der aktuellen Gesetzesänderung eine massive Verschlechterung der Lebensbedingungen von Geflüchteten in Deutschland. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Am 24. April 2015 steht die zweite Lesung im Bundestag an. Der zweite Durchgang im Bundesrat ist für den 12. Juni 2015 geplant. Danach wird das Gesetz in der endgültigen Form in Kraft treten. Um hiergegen vorzugehen, haben sich bereits bundesweite Bündnisse gebildet. Auf der Internetseite migrationsgesetze.info wird über die geplanten Aktionen in mehreren Städten informiert. Die einzelnen, aber vernetzten Bündnisse sind weiterhin im Aufbau und rufen zur aktiven Beteiligung auf. Die Gesetzesänderung kann nur durch breite und massive Proteste, durch einen entschlossenen Druck von unten gestoppt werden. Mit einem Artikel vom 1. April 2015 auf dem Internetportal Informationen zur deutschen Außenpolitik wollen wir uns mit der Kriegsführung im 21. Jahrhundert befassen. Die Bundeswehr spielt eine Schlüsselrolle bei der gegenwärtigen Umstrukturierung der NATO-Eingreiftruppe. Integraler Bestandteil dieses Prozesses ist die Implementierung einer Very High Readiness Joint Task Force, im Folgenden Joint Task Force genannt, die als Speerspitze künftiger Angriffsoperationen fungieren soll. Wie die Bundeswehr erklärt, hat der Aufbau dieser Joint Task Force innerhalb der NATO-Eingreiftruppe höchste politische Relevanz. Die 5.000 bis 7.000 Mann starke Einheit soll zur Hälfte aus deutschen Soldaten bestehen und innerhalb von 2 bis 5 Tagen für weltweite Angriffsoperationen verfügbar sein. Die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen im Osten des NATO-Bündnisgebietes, aber auch die Krisen in Nordafrika, Syrien und dem Irak haben gezeigt, dass militärische Reaktionszeiten deutlich verkürzt werden müssen. Zitat: Angestrebt wird letztlich die Kontrolle über die NATO-Eingreiftruppe, als deren Speerspitze die Joint Task Force fungieren soll. Durch das frühzeitige Einbringen Deutschlands besteht die Chance, maßgeblichen Einfluss auf die endgültige Ausgestaltung der NATO-Konzepte zu nehmen. Maßgeblich für den Aufbau der Joint Task Force verantwortlich ist der deutsche Vier-Sterne-General Hans-Lothar Domröse, der den Oberbefehl über das Elliott Joint Force Command der NATO im niederländischen Brunsum innehat. Wie Domröse der deutschen Presse sagte, müsse sich das westliche Militärbündnis fit machen für eine mögliche Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Dazu gehört die Abwehr von konventionellen Angriffen, aber auch die Fähigkeit, Cyberangriffe abzuwehren oder eine lokal begrenzte Destabilisierung durch subversive feindliche Kräfte, die schwer zu fassen sind, zu kontrollieren. An der Joint Task Force zu beteiligen seien daher nur diejenigen Staaten, die über die notwendige Hightech-Ausrüstung und entsprechend ausgebildete Soldaten verfügen. Die Truppe muss bestens ausgerüstet und trainiert sein und sie muss in Dauerbereitschaft sein, auch an den Wochenenden. Zitat. Das wiederum erfordere hohe Investitionen, zumal die Joint Task Force auf eine riesige Luftflotte angewiesen sei, um schnell am Einsatzort zu sein. Insgesamt werde die Truppe nicht nur über Heeressoldaten verfügen, sondern auch auf Marine- und Luftwaffenkontingente sowie Spezialkräfte zurückgreifen können, erklärte Domröse. Die Joint Task Force ist der Porsche unter den Porschen. So schnell und so gut. Kern des deutschen Joint Task Force-Anteils ist das im sächsischen Marienberg stationierte Panzergrenadierbataillon 371, das in diesem Jahr auch den deutschen Gefechtsverband der NATO-Eingreifstruppe stellt. Die zur Panzergrenadierbrigade 37 zählende Truppe wird zurzeit mit modernsten Waffensystemen ausgerüstet, darunter Schützenpanzer vom Typ Marder, Panzerspähwagen vom Typ Pfennig, gepanzerte Transportfahrzeuge vom Typ Boxer, Spionagedrohnen und Nachtsichtgeräte. Wie der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Bruno Kastorf, unlängst anlässlich eines Besuches beim Panzergrenadierbataillon 371 erklärte, sei geplant, dass die Einheit ab Anfang April innerhalb von 5 bis 7 Tagen marschieren kann. Die Panzergrenadierbrigade 37 nimmt unterdessen für sich in Anspruch, auf alle Einsatzspektren vorbereitet zu sein. Neben klassischen militärischen Kampfhandlungen fielen darunter auch das Ausforschen von Zivilisten im Kriegsgebiet, Gesprächsaufklärung, das Absperren von Straßen und Anschlagsorten sowie die Auflösung von Demonstrationen, heißt es. Ihre Einsatzbereitschaft haben die Marienberger Panzergrenadiere bereits bei 2 im vergangenen Jahr abgehaltenen Großmanövern demonstriert. Gemeinsam mit dem im westfälischen Münster stationierten 1. Deutsch-Niederländischen Korps, das zurzeit das Kommando über die NATO-Eingreiftruppe innehat, beteiligte sich das Panzergrenadierbataillon 371 Ende Mai 2014 an der östlich Amsterdams abgehaltenen Übung Reliable Sword, zuverlässiges Schwert. Dieser lag nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Niederlande folgendes Szenario zugrunde. Bewaffnete Aufständische gefährden die Stabilität eines fiktiven Landes. Um den inneren Frieden wiederherzustellen, hat die Regierung die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Das Drehbuch beinhaltete in erster Linie klassische Luftlandeoperationen, die das Ziel verfolgten, den Widerstand der Insurgenten gewaltsam zu brechen. Ähnliches spielte sich im September 2014 im norwegischen Elverum ab, wo Teile des Panzergrenadierbataillons 371 in das Manöver Nobeletscher involviert waren. Auch hier ging es um die militärische Bekämpfung von Separatisten, die für die illegale Unabhängigkeitserklärung einer Provinz eines fiktiven Staates verantwortlich gemacht wurden. Die deutlichen Parallelen zur Situation in der Ukraine waren dabei offensichtlich beabsichtigt. Wie die Bundeswehr erklärte, habe das Szenario im aktuellen politischen Umfeld sehr real gewirkt. Bei der Implementierung der NATO-Speerspitze soll das von Deutschland, Polen und Dänemark im polnischen Tschetschen eingerichtete multinationale Korps Nordost eine ähnliche zentrale Rolle spielen wie die Marienberger Panzergrenadiere. Geplant ist, das Abwechseln von einem deutschen und einem polnischen General befähigte multinationale Korps Nordost zur Kommandobehörde für die Joint Task Force auszubauen. Außerdem erhält es die Befehlsgewalt über die zur Unterstützung der Speerspitze in den baltischen Staaten, Polen, Rumänien und Bulgarien aufgebauten Logistikstützpunkte, die unter der Bezeichnung NATO Force Integration Units firmieren. Zu diesem Zweck wird das Personal des multinationalen Korps Nordost auf 400 Mann erhöht, ein Drittel davon Bundeswehrsoldaten. Gleichzeitig erfährt die Militärinstitution eine Aufwertung zum Hauptquartier von Kräften mit hoher Einsatzbereitschaft und soll in die Lage versetzt werden, nach einer Vorwarnzeit von 30 bis 90 Tagen Kriegsoperationen anzuleiten. Wie die Verteidigungsminister Deutschlands, Polens und Dänemarks in mittlerweile 2 trilateralen Abkommen bekräftigt haben, werde damit die Fähigkeit zur Reaktion auf zukünftige Bedrohungen und Herausforderungen verbessert. Von westlichen Kommentatoren wird in diesem Zusammenhang gemeinhin auf die vermeintliche Notwendigkeit verwiesen, die östlichen NATO-Staaten gegen eine russische Aggression zu verteidigen. Unerwähnt bleibt dabei, dass die trilateralen Vereinbarungen dem multinationalen Korps Nordost explizit Führungsaufgaben im gesamten Auftragsspektrum des Bündnisses zuschreiben. Weltweite Militärinterventionen inklusive. Der Kriegspolitik und der Abschiebepolitik der BRD wollen wir uns der Wirtschaftspolitik zuwenden mit einem Artikel aus dem Freitag. Angela Merkels teurer Irrweg. Der Euro ist schwach, die Arbeitslosigkeit hoch, Zinsen und Wachstum liegen nahe Null. Europas Wirtschaft stürzt ab, weil es Deutschland zum Vorbild nimmt. Glaubt man 95% aller Kommentare zur Lage in Europa, dann gibt es ein paar tausend Dinge, die in diesem Europa gerade schief gehen. Von der Korruption in Griechenland über die Bürokratie in Frankreich, die laxe Steuerdisziplin in Italien bis zur Unfähigkeit eines großen Landes, seinen Hauptstadtflughafen zu bauen. Die Liste institutionellen Versagens scheint unendlich lang zu sein. Wer Europa retten will, muss Zeus, Herkules und Sisyphus zugleich sein. Das aber ist grandioser Unsinn. Es gibt einen einzigen Vorgang, mit dem man alle scheinbar unerklärlichen Phänomene ohne weiteres erklären kann. Europa versucht unter der geistigen Führung Berlins seine Probleme exakt auf die gleiche Weise zu lösen wie Deutschland. Die deutsche Lösung hieß, man mag es so oft drehen und wenden, wie man will, Lohnsenkung. Die Logik der Lohnsenkung zwischen Ländern ist genau die gleiche wie zwischen Unternehmen. Ein Unternehmen allein kann damit seine Lage verbessern. Das ist das ganze Geheimnis der deutschen Agenda-Politik vom Beginn des Jahrhunderts. Senken aber alle Firmen die Löhne zugleich, geht es schief. Senkt nur ein Unternehmen die Löhne, bleibt seine eigene Nachfrage intakt. Denn die Nachfrage der eigenen Arbeitnehmer, deren Einkommen gesunken ist, spielt in der Regel keine entscheidende Rolle. Senken jedoch alle Unternehmen die Löhne, sinkt bei allen Unternehmen sofort die Nachfrage, weil ja alle Arbeitnehmer unmittelbar mit einer Einschränkung ihrer Ausgaben reagieren. Alle Unternehmen versuchen daraufhin, ihre Lage dadurch zu verbessern, dass sie die Preise senken. Das gelingt natürlich nicht, aber die Preise beginnen insgesamt zu sinken. Man nennt das dann Deflation. Das verbessert die Einkommenssituation der Arbeitnehmer zwar wieder ein wenig, aber doch nicht so stark, dass die Unternehmen das alte Niveau der Nachfrage wieder zurückgewinnen können. Sie entlassen daher Arbeitskräfte, weil die Preise sinken, das Wachstum versiegt, die Arbeitslosigkeit steigt, senkt die Zentralbank die Zinsen so weit, wie es nur irgend geht. Sind sie bei Null, geht es nicht mehr weiter. Nun hofft die Lohnsenkungsregion darauf, dass im Rest der Welt die Löhne nicht auch sinken und ihre eigene Währung nicht aufgewertet wird, weil man woanders zunächst die Löhne nicht gesenkt hat und die Europäische Notenbank die Zinsen auf Null gebracht hat, sinkt sogar der Wert der eigenen Währung für einige Zeit, sodass die Löhne gerechnet in internationaler Währung richtig stark abnehmen. Wenn das nicht der Durchbruch ist, jetzt ist ganz Europa endlich da, wo die Deutschen waren, als ihre Erfolgsgeschichte begann. Jetzt müssen wir nur noch fest die Daumen drücken, dass die anderen nicht so schnell merken, wie die Europäer sie mit niedrigen Löhnen an die Wand drängen. Die anderen müssen jetzt nämlich 10 Jahre aushalten, dass die Europäer ihnen Marktanteile und Arbeitsplätze abjagen. Ja, dass die Europäer ihre Arbeitslosigkeit exportieren. Sie müssen immer höhere Leistungsbilanzdefizite machen, sich immer mehr bei uns verschulden, damit wir endlich wachsen können. Da passt es gut, dass wir mit ihnen Freihandelsabkommen aushandeln, wo sie unterschreiben, dass sie nichts tun werden gegen die überlegenen europäischen Unternehmen mit ihren niedrigen Löhnen. Es gewinnt immer der eine, was der andere verliert, so war es schon immer auf der Welt. Vorher führte man Kriege, um anderen ihre Schätze abzujagen, oder man setzte die eigene Flotte ein, um die Handelswege zu sichern. Das nannte man Merkantilismus. Nur das macht reich, was ich anderen abgejagt habe. Heute geht man subtiler vor. Im Merkantilismus erklärte man den anderen, dass sie sich verschulden sollen, weil das bei niedrigen Zinsen zumal einfach das Beste für sie ist. Man weiß doch, dass Amerikaner ohnehin nicht gern sparen und Asiaten gerne einmal die Welt sehen möchten. Also produzieren die Deutschen und bald alle Europäer alles Wichtige für die anderen, damit sie sich mal einen schönen Nenz machen können. Und die Schulden der anderen, darüber wollen wir jetzt nicht reden, gerade jetzt nicht, wo wir doch eine so tolle Lösung für alle Probleme Europas gefunden haben. Im Herbst letzten Jahres stellte die Bundesregierung ein neues Gesetz zu Fracking vor und es gab da unter anderem bei Compaq Unterschriftensammlungen gegen dieses Fracking-Recht. Davon hat sich die Bundesregierung, das Bundeskabinett nicht beeindrucken lassen und so kommt es zu einem neuen Pro-Fracking-Recht und dieses wurde am 1. April im Bundeskabinett verabschiedet und hierzu hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz eine Pressemitteilung veröffentlicht, die wir euch jetzt vorstellen wollen. Und sie heißt: Bundeskabinett setzt Bevölkerung und Umwelt den Gefahren des Frackings aus. Als unverantwortliche Fehlentscheidung bezeichnet der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, BBU e.V., den heutigen Beschluss des Bundeskabinetts, ein Pro-Fracking-Recht auf den Weg zu bringen. Auf 3/4 der Fläche Deutschlands wäre danach Fracking grundsätzlich möglich. Fracking im Rahmen der Geothermie und im Sandgestein wird auf dieser Fläche für alle Tiefen freigegeben. Dies gilt auch für Fracking im Schiefergestein und in Kohleflößen unterhalb einer Tiefe von 3000 Metern. Oberhalb dieser Tiefe wird die faktische Entscheidung in die Hände einer überwiegend mit Fracking-Befürwortern besetzten Kommission gegeben. Damit setzt das Bundeskabinett die Bevölkerung und die Umwelt weiträumig den Gefahren der unbeherrschbaren Risikotechnik wie Grundwasserkontaminationen und Erdbeben aus. Bereits jetzt gibt es im Bundestag massiven Widerstand gegen das vorgelegte Fracking-Recht. Der BBU appelliert an die Bundestagsabgeordneten, einzugreifen und das Regelungspaket zu stoppen. Oliver Kalusch vom geschäftsführenden Vorstand des BBU erklärt hierzu: Die Bundesregierung provoziert mit ihren Plänen einen völlig unnötigen gesellschaftlichen Konflikt. In ganz Deutschland engagieren sich Bürgerinitiativen gegen das gefährliche Gasbohren. Ein breites Bündnis von Organisationen hat sich in der letzten Woche gegen die Rechtsänderungsentwürfe ausgesprochen. Bereits jetzt ist absehbar, dass der gesellschaftliche Widerstand gegen den Einsatz dieser Technik weiter zunehmen wird. Doch die Bundesregierung forciert ihr Pro-Fracking-Recht, obwohl gefracktes Gas für die Energieversorgung Deutschlands entbehrlich ist. Die Regierung wäre gut beraten, ihre Fracking-Pläne aufzugeben und den Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen voranzutreiben. Empörend findet der BBU die Darstellungen von Bundesumweltministerin Hendricks zur Rechtfertigung des Regelungspakets auf der heutigen Bundespressekonferenz. So wurde offenbar, dass die Aussage der Ministerin, ein Fracking-Verbot wäre grundgesetzwidrig, aus der Luft gegriffen ist. So konnte die Ministerin auf Nachfrage kein Rechtsgutachten vorlegen, das ihre Aussage bestätigen würde. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages von 2011, gemäß dem ein Fracking-Verbot problemlos möglich ist, erwähnte sie bezeichnenderweise nicht. Und der beschlossene Ausstieg aus der Atomkraft steht ihrer Aussage diametral entgegen, dass ein Technikverbot unmöglich wäre. Die Aussage der Ministerin, dass in Deutschland die bisher strengsten Regeln für Fracking eingeführt werden, die es jemals gab, ist substanzlos. Denn mit ihrem Regelungspaket hebelt Frau Hendricks bestehende strengere Ländermoratorien aus. Und konkrete technische Anforderungen für den Frack-Prozess werden weder durch die vorgelegten Rechtsänderungsentwürfe festgelegt, noch sind derartige rechtliche Regelungen für die Zukunft vorgesehen. Befremdlich ist auch der Satz der Ministerin: Die Expertenkommission war in unserem Entwurf vom Dezember nicht drin. Die am 19.12.2014 an die Verbände verschickte Fassung zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes enthielt die Expertenkommission bereits. Der BBU erwartet eine eindeutige Klärung der Frage, auf wessen Betreiben und wann die Fracking-Kommission ins Spiel gebracht wurde und ob von außen Einfluss auf die Bundesregierung oder die Ministerien genommen wurde. Die nebulöse Aussage, dies sei auf Druck der Union durch das Kanzleramt hineinverhandelt worden, reicht nicht aus, um die Hintergründe der geplanten Einsetzung der einseitig besetzten Kommission zu klären. Als hoffnungsvolles Zeichen sieht der BBU den fraktionsübergreifenden Widerstand von Bundestagsabgeordneten gegen Fracking. Angesichts der geplanten Verabschiedung des Pro-Fracking-Rechts im Eiltempo kommt diesen Abgeordneten nun die wichtige Aufgabe zu, schnell einzugreifen und das umweltschädliche Regelungspaket zu stoppen. Dabei können Sie sicher sein, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. nachdem wir euch über die fatale Energiepolitik der Bundesregierung informiert haben, wollen wir aber auch eine positive Energiepolitik vorstellen. Leider ist die von etwas weiter weg. Und zwar erschien hierzu auf dem Internetportal Telepolis ein Artikel am 25.03. und dieser heißt 100% Ökostrom in Costa Rica. 100% Ökostrom in Costa Rica. Seit Jahresbeginn versorgt sich das mittelamerikanische Land allein über erneuerbare Energien. Seit vergangenem Sommer gelingt es der kleinen Kanareninsel El Hierro, sich zu 100% über Strom aus erneuerbaren Quellen zu versorgen. Nach der ersten Insel weltweit, die sich allein mit Ökostrom versorgt, folgt nun mit Costa Rica ein ganzes Land. Denn das Land in Mittelamerika deckt seit Jahresbeginn seinen Strombedarf allein aus erneuerbaren Quellen und auch die Verbraucher werden dafür belohnt, dass in dem Land seit langem erfolgreich auf die Diversifizierung der Stromerzeugung gesetzt wird. Das Jahr 2015 war bisher sehr freundlich zur Umwelt Costa Ricas, schreibt das Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. Das staatliche Unternehmen für Energieversorgung und Telekommunikation verweist darauf, dass seit Jahresbeginn weder klimaschädliches Öl, Gas noch Kohle verbrannt werden musste, um den Strombedarf zu decken. Ein Anteil an dem Erfolg hätten auch die Regenfälle in den ersten 3 Monaten gehabt, welche die 4 Stauseen der wichtigsten Wasserkraftwerke im Land gut gefüllt hielten. Doch dazu kommen weitere erneuerbare Quellen. An zweiter Stelle steht die Stromerzeugung über Geothermie, danach Windkraft, Biomasse und Solarenergie. Dass derzeit der gesamte Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden kann, sorgt dafür, dass teure Importe von Rohstoffen unnötig sind. Das macht sich auch in den Geldbeuteln der Einwohner bemerkbar. Die Tarife seien bisher um 12% gefallen und weitere Preisermäßigungen stehen aus. Unter den derzeitigen Bedingungen mit den Reserven erwartet ICE weitere Preissenkungen im 2. Quartal dieses Jahres für alle Konsumenten. Gesprochen wird von einer weiteren Ermäßigung um 15%. Es zahlt sich aus, dass das Land auf die Diversifizierung seiner Stromerzeugung setzt, hat auch die Umweltorganisation WWF schon gewürdigt. Im Jahresbericht 2014 wird herausgestellt, dass Costa Rica als erstes Land Lateinamerikas kurz davor stehe, einen historischen Meilenstein zu setzen, 100% erneuerbaren Strom zu erzeugen. Und tatsächlich ist das erste Quartal 2015 kein Sonderfall, denn im gesamten Jahr 2014 hat das Land seinen Strombedarf schon zu 94% über Ökostrom gedeckt. Die Organisation weist auf die enormen Fortschritte hin, die vor allem in den letzten 10 Jahren gemacht wurden. Costa Rica lässt keine Möglichkeit aus, um erneuerbare Energien zu nutzen. Vor einem Jahrzehnt habe das Land mit seinen Vulkanen Anlagen zur Stromerzeugung über Geothermie mit einer Leistung von 154 Megawatt und über Windmühlen von 62 Megawatt verfügt, wurde die Geothermieleistung bis 2012 um knapp 50% gesteigert, wurde sie bei der Windkraft mit 148 Megawatt sogar mehr als verdoppelt und der WWF weist darauf hin, dass noch 210 Megawatt Leistung aus Geothermie und 215 Megawatt aus Wind in den nächsten 10 Jahren zugebaut werden. 2021 soll das Land komplett seinen Strom CO2-neutral produzieren. Inzwischen gab es wegen den ambitionierten Zielen sogar schon Kritik im Land. Es werden teure Überkapazitäten geschaffen. Denn zudem soll auch noch das Programm zur Erzeugung von Photovoltaikstrom erneuert werden. Seit 2010 wurden 10 Megawatt Leistung in 366 Anlagen angeschlossen. Die Förderung für neue Anlagen lief am 6. Februar aus. Sie soll nun aber entgegen den vorherigen Aussagen doch erneuert werden, erklärte der Energieversorger ICE, wenn die Regierung dafür die gesetzlichen Grundlagen schaffe. Mit den Wasserkraftwerken und den Stauseen verfügt Costa Rica auch in weniger regenreichen Monaten die Möglichkeit, die Seen als Pumpspeicherkraftwerke wie auch El Hierro zu nutzen und überschüssigen Strom aus anderen erneuerbaren Quellen in den See zu speichern, um sie dann erst bei Bedarf wieder in Strom zu verwandeln. Und das war der linke Medienspiegel im April. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Tschüss.